The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 vom Face of Death Podcast. Ja, wir sind zurück von unserem Urlaub auf dem Bauernhof, haben festgestellt, das ist nichts für uns. Und ja, ich freue mich natürlich wie immer, dass ich den Hatti begrüßen darf heute hier. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich wollte auch gerade sagen, neue Folge, gewöhnt euch da nicht dran, dass das so schnell hintereinander wird. Oh ja, nee, das kriegen wir nicht hin so schnell. Das ist echt harte Arbeit. Also wenn wir jetzt zum letzten Podcast mal sagen können, also mittlerweile ist es ja aufgeflogen, es war ja hinter Kaifek oder hinter Kaifek, wie auch mal immer man das aussprechen mag. Wir haben das, also kurz nach Weihnachten habe ich das in den Raum geworfen. Ich sage, komm, lass uns irgendwas Besonderes machen. Und das war wirklich, also das haben uns 5, 6 Leute gesagt, mach doch mal. Und dann wir haben gesagt, naja, das haben die schon gemacht, da gibt Hörspiele und was weiß ich nicht alles. Ich habe jetzt gesehen, da kommen wir auch in den Kommentaren zu, es gibt Filme dazu, da werde ich mir jetzt nochmal einen Film zu angucken. Oder Klaus sagt, er wollte auch nochmal gucken. Und ja, das soll halt kein Dauerzustand werden, aber ihr habt natürlich das großartige Glück, innerhalb von 3, 4 Tagen gleich 2 Face of Death Folgen zu bekommen, aber die nächste ist dann erst wieder in 2 Wochen. Ja, wir kehren dann natürlich zu dem 14-Tage-Rhythmus zurück. Ich meine, das muss ja auch vorbereitet werden, die ganze Geschichte. Das kommt ja nicht alles so aus den Wolken gefallen oder irgendwas, ja. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also mir hat die hinter Kaifek-Folge sehr viel Spaß gemacht, also das auch zusammenzuschreiben. Und ja, ich denke, ist auch ganz gut angekommen, sieht man auch in den Social Medien, die wir so bedienen, und da ist Hatti ja der Ansprechpartner. Ich weiß nicht, hast du mal geschaut? Ja, also ich habe ja bei der vorletzten Folge gesagt, dass die Facebook-Postings jetzt wieder regelmäßig kommen, und ja, logischerweise habe ich natürlich auch die neue Folge auf unserer Facebook-Seite geteilt. Also findet ihr unter Face of Death bei Facebook, also könnt ihr gerne liken. Ja, und da gab es dann auch 4 oder 5 Kommentare drunter, also danke und interessant und super und naja, das Übliche halt. Und ja, es gibt natürlich nach wie vor, das sehen natürlich nicht, also die Leute, die andere Leute folgen, die sehen das natürlich nicht. Also wir haben, wenn wir den Twitter-Account von Face of Death nehmen, der hat schon andere Follower, und wir folgen auch anderen Leuten als wie mit dem Raucherbalkon und unserem privaten. Aber wir merken halt auch einfach, dass viele Leute das irgendwelche Tweets retweeten oder so. Also wir haben, wenn wir einen Tweet raushauen, zwischen 8 und 10 Retweets, und wenn eine neue Folge kommt, sind es manchmal auch mehr. Ganz, ganz lieben Dank und immer machen. Gibt immer nur Werbung für uns und natürlich auch immer neue Follower. Und wenn ich mal manchmal so da reingucke, wer uns jetzt anfängt zu folgen, dann denke ich immer so, okay, das sind jetzt keine normalen Podcasts oder so, das sind dann auch schon irgendwelche Universitäten oder was weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob du dir manchmal die Twitter-Profile selber genau anguckst. Ja, ich schaue mir das schon alles an und bin auch sehr, sehr begeistert. Und ja, ich denke, ich habe heute nochmal geguckt mit weit über 200 Followern, bin ich also als Twitter-Freak schon sehr zufrieden. Das ist für so einen kleinen Podcast, wie wir hier machen, ist das schon was. Also da, ja, da kann man nicht meckern. Also kann ich auch nur sagen, vielen, vielen Dank. Und ja, ich denke auch, die meisten Infos gehen halt einfach über Twitter bei uns raus, letztendlich. Ja, ganz, ganz klar. Wie gesagt, Facebook läuft natürlich auch. Ihr könnt da liken, ihr kriegt auch eure Infos da über Facebook, aber Twitter ist wirklich am einfachsten. Ihr folgt dem Face of Death Podcast oder ihr folgt KB Music, sprich Klaus, oder ihr folgt mir, Hörspitzen, weil logischerweise, oder folgt dem Raucherbalkon, logischerweise, weil das sind alles so die Twitter-Accounts, die wir bespielen, also, und das wird natürlich alles retweetet und gemacht und getan. Und ja, gut, der eine kann jetzt natürlich wahrscheinlich auch sagen, okay, das nervt mich jetzt mit der Werbung, ja gut, dann muss man das halt einfach muten oder ausstellen oder entfolgen, aber Ja, wir wollen natürlich also viele Leute damit erreichen. Es macht ja auch vielen Leuten Spaß, diesen Podcast zu hören. Wie wir da jetzt vor über einem Jahr mit angefangen haben, haben wir, glaube ich, beide, das haben wir schon mal gesagt, nie gedacht, dass wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt momentan uns gerade befinden. Und es wird halt auch immer mehr. Und wir haben zwar irgendwelche Downloadzahlen, wo wir jetzt aber nicht genau sagen können, dass die repräsentativ sind oder so, aber sie belaufen sich schon im vierstelligen Bereich. Und für so einen Nischen-Podcast wie uns, also finde ich das schon gigantisch. Im vierstelligen Bereich ja. Downloadzahlen finde ich Wahnsinn. Ja, wir können da nur Danke sagen und ja, wir hoffen, dass ihr weiter dabei bleibt und ein Ding, was ja auch immer, glaube ich, gern genommen ist, ist das Krimi-Rätsel. Und ich würde mal an der Stelle schon mit der Auflösung beginnen. Es sei denn, du hast noch was Richtung iTunes zu vermelden, wie ich immer so schön sage, weil da kann ich ja nicht reinschauen. Ja, ich habe geguckt, iTunes, ich muss mich da auch immer selber tappen. Ich will auch immer iTunes-Bewertung abgeben. Also wir sind Stand letzte und vorletzte Folge oder vorletzte Folge. Letzte Folge haben wir straight gesagt, komm, wir ändern das Konzept von Face of Death komplett anders. Wir machen nur den Fall, alles wird nebenher gelassen. Nein, iTunes-Bewertung gab es natürlich nicht. Wer uns auf jeden Fall nicht vergessen wird und auch vergessen kann und oder muss, obwohl er einen sehr lustigen Twitter-Account-Namen hat, ist derjenige welche, der, glaube ich, als einziger das Krimi-Rätsel gelöst hat. Und da kann Klaus mal vielleicht so ein bisschen Licht mal gerade rücken oder mal Licht ins Dunkle bringen. Ja, Krimi-Rätsel auf Lösungen haben wir zwei. Tatsächlich, der Herr Alzheimer. Den ich auch sehr, sehr gern. Ich finde den auch sehr witzig, den Twitter-Nick, Herr Alzheimer. Und richtig gelöst hat auch ein Hörer, der relativ neu dabei ist. Das hören wir später in den Kommentaren, die machen wir am Ende. Der hat uns nämlich einen sehr ausführlichen Kommentar geschrieben. Er nennt sich selber Bad Behavior. Ja. Das ist der mit der konstruktiven Kritik gekommen ist, ne? Ja, genau. Und das ist auch völlig das, okay. Ja, das ist völlig okay. Das machen wir später dann, genau. Mhm. Das Krimi-Rätsel war zur Erinnerung nochmal Feuchtes Grab, war die Überschrift. Ein Mann bezahlt mit dem Leben dafür, dass er ein wenig Ahnung von etwas hatte als ein anderer. Und die richtige Lösung in dem Fall hat uns der Herr Alzheimer und auch der Bad Behavior geschrieben. Und ja, der Herr Alzheimer hat es sehr ausführlich in seinem Kommentar geschrieben. Und ich denke, das ist Grund genug, das mal im Originaltext vorzulesen, wie er das uns geschrieben hat in den Kommentaren. Er schreibt, im Oktober 1981 erwarb ein 35-Jähriger in Bremen eine zweimastige Segeljacht. Er taufte das Schiff Apollonia und brach damit nach Gran Canaria auf, wo er es verchartern wollte. Außer seiner Freundin und zwei zahlenden Reisegäste nahm er einen erfahrenen Segler nebst dessen Freundin mit. In der 18 Tage währenden Enge an Bord kam es aufgrund der unterschiedlichen Kompetenzen zu Streit und Aggressionen, die darin eskalierten, dass der Segelprofi den Eigner und dessen Freundin erschoss und einen der beiden zusätzlichen Mitreisenden schwer verletzte. Die Leichen warf der Doppelmörder ins Meer. Den Behörden in Barbados erzählte er etwas von einem tödlichen Unfall auf See. Er wurde überführt und wanderte für 17 Jahre ins Gefängnis. Die Apollonia sank 8 Jahre später in einem Hurricane, wurde jedoch restauriert und segelt heute noch in der Karibik. Und damit ist dieses Rätsel aber sowas von gut gelöst. Also ganz, ganz toll gemacht. Vielen Dank, Herr Alzheimer. Dem habe ich nichts hinzuzufügen an der Stelle. Ja, ich denke mal, er wird halt gegoogelt haben, wie ich und andere Leute auch. Ich muss ja immer wieder sagen, ich kenne die Rätsel ja auch nicht. Mhm. Aber mich würde es, also vielleicht kann ich auch mal irgendwann eine Kommentare schreiben oder eine E-Mail schreiben. Wie geht man an so ein Rätsel dran? Also ich möchte ja selber mal mit Rätseln. Ich meine, ich habe zwar nicht ganz so viel Zeit. Ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten 4, 5 Tagen ist das heute, glaube ich, die 5. Podcast-Folge. Morgen noch die 6., glaube ich, die ich aufnehme. Und dann ist, glaube ich, auch erstmal wieder für eine Woche Ruhe. Also ich weiß nicht. Also ich meine, einfach so googeln oder so. Oder man hat einfach so die Idee, wie man das macht. Ich meine, klar, wir haben natürlich eine Quelle oder Quellen, wo wir unsere Krimi-Rätsel herkommen. Wir haben auch schon mal Informationen bekommen, die private kamen, die gesagt haben, ja, das kennen wir von da und da. Ja, sicherlich können wir uns nicht jede Woche hinsetzen und unser eigenes Krimi-Rätsel ausdenken. Wir haben natürlich unsere Quellen, wo wir das herbekommen. Und wenn dann die Leute die Quellen auch haben, ja, dann wird das auch so funktionieren. Aber Klaus, wie würdest du an so ein Ding rangehen? Ja, es bleibt ja eigentlich nur Google letztendlich, ne? Oder das Internet erstmal, um sowas genau zu machen. Und aber das stimmt, da hast du recht, das würde mich auch interessieren, wer sich die Zeit nimmt, so quasi den Lösungsweg mit anzugeben, wo hast du es gefunden und wie bist du rangegangen, wäre auch mal interessant, ja, an der Stelle. Das finde ich auch witzig. Ich denke einfach mal, da gibt man halt bestimmte Schlagworte ein und dann entweder schnackelt's gleich oder es schnackelt nicht und Der Wolfgang, der Isopode, den ich ja jahrelang schon des Geocachen kenne, der ja auch gerne ein Rätsellöser ist und so, ja, der ärgert sich dann auch manchmal, wenn er sagt so, bin ich nicht drauf gekommen und dabei war es so einfach, aber das ist halt manchmal so, ne? Ja, ich mach so, ich suche die Rätsel raus und schaue dann immer selber mal, ob ich die über Google einfach finde oder nicht. Und je nachdem kann ich dann schon absehen, wie viel Lösung das gibt. Und ja, ich glaube, das war diesmal ein bisschen ein schwierigeres, das muss ich sagen. Also wir haben auch nur zwei Lösungen. Aber das passt ja. Ich denke, der ein oder andere hat sich vielleicht auch beschäftigt. Wir haben in den Kommentaren auch, hören wir dann später, da sagt jemand, diesmal hat er nicht geschafft, hat er nicht rausgefunden. Das ist ja auch schön. Wenn Leute sich damit beschäftigen, finde ich toll. Also so ist es ja gedacht. Soll ja ein bisschen Spaß machen. Und wenn man es mal nicht rausfindet, nicht schlimm. Und wenn man es rausfindet, ist natürlich, glaube ich, auch für einen selber immer ganz schön. Ja. Ja, ich mache mir heute ein wenig Sorgen um unseren Fall, weil ich weiß ja auch nicht, wie die Leute an solche Sachen rangehen, um so einen Podcast zu hören. Ich meine, wir sind Podcaster, selbst Podcasthörer. Wir haben unseren Podcatcher, so nennt sich das ja, um das Ganze zu hören, um eine Folge runterzuladen auf so ein Smartphone. Aber es gibt auch Leute, die natürlich auch den Download-Link von der Internetseite nutzen, dann vielleicht auch währenddessen schon die Shownotes lesen. Und ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich kenne oder ich bin jetzt nicht Podcaster dieses Podcastes und das sind halt zwei andere Protagonisten, wegen mir Hans und Maus oder Hund und Maus. Und man liest in seinem Podcatcher Folge 27 Ken und Barbie Mörder. Da würde ich erstmal denken so, was stimmt denn jetzt mit den beiden nicht? Ja, was stimmt mit den beiden nicht? Mit uns stimmt alles. In dem Fall, den wir heute haben, ist es tatsächlich so, dass die beiden Protagonisten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, als Ken und Barbie Mörder oder Ken and Barbie Killers so auch in der Presse genannt worden sind und deswegen werden wir auch die Folge wahrscheinlich so nennen dann, ja. Genau, und sie sind auch nicht nur in der Presse so benannt worden. Ich habe es ja schon vor einigen Folgen angedeutet. Wir hatten ja den Herrn Denke in der vorletzten Folge. Das war ja eine Fallvorstellung, die ich bei einer Lesung von Marc Benecke mitgenommen habe. Und ich habe ja auch angedroht, da war noch ein Fall, der mich total interessiert hatte. Und das war dieses Paar aus Kanada, die, wie Klaus gerade schon sagte, Ken und Barbie Mörder betitelt wurden in der Presse und wie auch immer. Und ja, ich möchte einfach mal kurz erzählen, also Ken und Barbie, also das sind ja eigentlich zwei Figuren, die der ein oder andere aus seiner Kindheit kennt. Ich meine, Männlein, so wie wahrscheinlich mehr Weiblein, haben mit Barbie und Ken gespielt. Und ja, aber in diesem Fall sind es zwei Figuren, die man besser nicht kennengelernt hätte. Und wie das Ganze vonstatten gegangen ist, möchte ich gerne wieder mit den Worten beginnen. Wir hören erst einmal in den Fall hinein. Blond, gebräunt und attraktiv. Paul Bernardo und Carla Homolka gaben nach außen das brave Traumpaar. Doch sie waren getrieben von kranken, aggressiven und sadistischen Impulsen, die sie zu grausamen Mördern machten. Die Geschichte der Ken- und Barbie-Killer gehört zu den aufsehenerregendsten Kriminalfällen in der Geschichte Kanadas. Ja, muss ich auch sagen, also es war halt super interessant, wie Marc Benecke bei seinen Vorlesen drüber berichtete. Ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt, habe mich mit der ganzen Geschichte ein wenig befasst. Ihr werdet also diverse Links bei uns finden. Es gibt auch zu dieser Folge unter anderem einen Film, der heißt Carla. Ist aus dem Jahre 2006. Ich habe selber noch nicht, also ich habe nur gesehen, dass es ihn gibt. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es ihn irgendwo zu klicken gibt bei Netflix, iTunes oder Amazon. Und ja, wenn nicht, dann mache ich das. Ich habe das, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht, war das bei der, ich habe irgendwann mal eine DVD gekauft, die habe ich dann, glaube ich, verschenkt oder weitergeschickt irgendwie. Black Dahlia. Haben wir verlost. Ah, genau, Black Dahlia habe ich mir gekauft, genau. Mhm. Und ja, das werde ich mit der Carla, also mit dem Film Carla auch machen, wenn ich ihn nicht irgendwo klicken kann. Wie gesagt, also ist dann schon mal die Filmempfehlung. Kann ich natürlich nicht sagen, wie der Film ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen aus zeitlichen Gründen. Aber ich würde ganz gerne ja den weiblichen Part jetzt mal übernehmen und würde die Carla vorstellen, wenn dann der Klaus den Paul vorstellt. Carla Leanne Homolka wurde am 4. Mai 1970 in Port Credit, Ontario in Kanada geboren und ist Tochter eines polnischen Immigranten und ja, stammt aus gutem Hause. Sie arbeitete lange Zeit als Tierarzthelferin und wird von ehemaligen Kollegen als sehr zurückhaltend, unsicher und unauffällig beschrieben. 1987 lernte Carla Homolka im Alter von 17 Jahren ihren späteren Ehemann Bernardo kennen. In ihrer Ehe ordnete sie sich ihrem Mann bereitwillig unter, ließ sich von ihm und seinen Ideen manipulieren. Sprich, also Carla, so nenne ich es einfach mal, hat ja ihren perversen, kranken, zukünftigen Ehemann ja alles das erfüllt, was er wollte. Sprich, sie war ihm hörig. Und ja, wer war denn dieser Paul Bernardo? Ja, Paul Bernardo wurde geboren am 27. August 1964, hatte eine schwierige Kindheit und entwickelte infolgedessen eine Vorliebe für gewalttätigen Sex. Im Jahr 1975 wurde sein Vater Kenneth des Kindesmissbrauch verdächtigt. Er soll ein minderjähriges Mädchen unsittlich berührt und seine eigene Tochter sexuell missbraucht haben. Bernardos Mutter wurde aufgrund dieser Vorwürfe und den darauffolgenden Untersuchungen schwer depressiv, zog sich komplett aus dem Familienleben zurück und lebte seitdem im Keller des Hauses. Während die anderen Kinder der Familie Bernardo sichtlich unter der Situation leiden, sah es wohl so aus, dass auf den kleinen Paul das alles so nicht wirklich Eindruck hinterließ und dass er recht unberührt blieb von der ganzen Sache. Es gibt einen Autor, der heißt Nick Pron, der hat ein Buch geschrieben über unseren Fall. Und das heißt Lethal Marriage. Und da gibt's ein schönes Zitat, das möchte ich gerne vorlesen. Das beschreibt das Wesen und die Art und Weise von Paul Bernardo ganz schön. Da steht nämlich, er war immer glücklich, ein kleiner Junge, der viel gelächelt hat. Und er war so süß mit seinem jungenhaften guten Aussehen und seinem süßen Lächeln, dass viele der anderen Mütter ihn nur in die Wange kneifen wollten, wann immer sie ihn sahen. Ein perfektes Kind, höflich, gut erzogen und gut in der Schule. Nach dem College-Abschluss arbeitet er bei der amerikanischen Netzwerk-Marketing-Firma Amway als Tür-zu-Tür-Verkäufer. Ja, wer unserem Podcast schon länger folgt, wird auch sich wieder hier ertappen als jung, nett, hübsch, gut aussehend beschrieben. Klaus, wie nennen wir es? Der nette Nachbar von nebenan. Haben wir immer wieder gesagt, aufpassen. Ja, das ist halt seine Fassade, die er aufgebaut hat in der Zeit, um, glaube ich, mit den Ereignissen, die innerhalb seiner Familie stattgefunden haben, klarzukommen. Ja, was dahinter steckt und sag ich mal, die Schattenseite, die hören wir jetzt, wenn wir uns mal die kriminelle Karriere anschauen. Ja, genau. Das Ganze begann mit einer Vergewaltigungsserie in Scarborough, einem Stadtteil von Toronto. Und zwar in den Jahren von 1987 bis 1990. Da wurden nämlich 20 Frauen vergewaltigt. Und auch in dieser Gegend, da wohnte natürlich Paul Bernardo. Und die Frauen wurden meistens in der Nacht von hinten angefallen und konnten deshalb natürlich nicht sehen, wer der Täter ist. Also man konnte also quasi, also ich sag mal so, so ein klassisches Phantombild nicht zeichnen, weil sie wurden halt immer von hinten überfallen. Das Einzige, was man halt sagen konnte, wie wir es auch gerade schon gehört haben, es war ein junger, recht hübscher, junger Mann. Der Vergewaltiger ging also ziemlich brutal gegenüber den Opfern vor. Die Opfer mussten sich selber mit erniedrigenden Ausdrücken überhäufen. Esse ich jetzt auch nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Und ja, sie mussten ja Geschlechtsverkehr ausüben, bis hin zu Analsex mussten sich auch ergehen lassen. Und deshalb hat die Polizei natürlich irgendwann gesagt, Mädels, junge Damen, verlasst abends im Dunkeln, bitte nicht mehr das Haus. Da ist ein Psychokranker, ein Sadist, der ist hochgradig psychopathisch, der ist da unterwegs. Bleibt mal lieber zu Hause. Ja, und im späteren Verlauf konnte man 18 dieser Taten zumindest mit Bernardo in Verbindung bringen. Die Opfer waren Frauen im Alter von 15 bis 22 Jahren, also alles Schema ganz jung. Verurteilte wurde er aber nicht. Am 20. November 1990 wurde Paul zum Verhör abgeholt, das aber schon nach knapp 35 Minuten beendet war. Außerdem wurden Blut- und Speichelproben für eine DNA-Analyse genommen. Merken, weil wenn man mal überlegt, wie lange so eine DNA-Analyse damals gedauert hat und wir reden von 1990, finde ich das schon ziemlich krass, dass das so lange gedauert hat. Also wenn man mal heute überlegt, also ich bin ja, also wer andere Podcasts von mir hört, ich mache nebenbei eine Ausbildung als Rettungssanitäter und da schicken wir auch, sage ich mal, Blut ins Labor, halbe Stunde erledigt. Und wenn man jetzt gleich mal über sich mal anhört, im späteren Verlauf, wie lange das damals gedauert hat, dann kann das natürlich dann auch schon mal einen anderen Verlauf nehmen. Und wie ich schon gesagt habe, also das konnte nicht gleich analysiert werden. Und die komplette Auflistung der Taten inklusive Kurzbeschreibung des Tateingangs findet man im englischen Wikipedia. Also da könnt ihr nachlesen, wie diese Vergewaltigungsgeschichten alle abgelaufen sind. Die sind aber gar nicht Bestandteil dieses Podcasts, weil da kommen wir nämlich gleich zu. Also man hat zumindest Bernardo in einen Tag in Haft behalten und setzt ihn dann ohne Anklage und ohne Urteil aufgrund von Mangel an Beweisen wieder auf freien Fuß. Klar, ist ja so. Jeder ist so lange unschuldig, bis man ihm seine Taten natürlich nachweisen konnte. Hätte man die DNA-Spuren damals schon gehabt, wäre es vielleicht anders verlaufen, aber es hat halt alles länger gedauert. Im Oktober 1987 traf er dann Carla Homolka. Sie wurde sie wurden fast sofort ein Paar. Anders als die anderen Frauen, die er kannte, ja, war sie von seinem sadistischen Sexualverhalten natürlich oder war sie halt sehr begeistert. Wobei, wenn man jetzt die Geschichte der Vergewaltigung sich natürlich vornimmt, weiß man natürlich nicht, wie das verlaufen ist. Also ob er sich da jetzt auch eine rausgepickt hätte, die gesagt hat, ich finde das toll, was du hier jetzt mit mir machst. Aber Carla ist zumindest auf den Zug angesprungen und war dann ja auch irgendwann mal seine Ehefrau. Und dann begannen die ganzen Morde und die Opfer. Die gab es dann auch. Die Morde und Opfer werden wir jetzt dann auflisten an der Stelle. Ich fange an mit, ich sag mal so, für Leute, die nicht so stabil gebaut sind, oder wie soll ich das sagen, es wird jetzt, wenn wir die Morde und die Opfer durchgehen, wieder ein bisschen schäbig, aber da kommen wir nicht dran vorbei an der Stelle. Also es fängt nämlich an mit Tammy Homolka, 15 Jahre alt. Bernardo machte seiner Frau im Laufe ihrer Beziehung nämlich immer Vorwürfe, weil sie zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens keine Jungfrau mehr gewesen war. Und Carla Homolka versuchte, ihn zu beschwichtigen, indem sie ihm ihre 15-jährige Schwester Tammy als Ersatz anbot, da diese im Gegensatz zu Homolka selbst noch unberührt war. Bernardo sollte Tammy als Weihnachtsgeschenk im Dezember 1990 bekommen. Einen Tag vor Weihnachten betäubte sie Tammy beim Nachtessen, also beim Abendessen, mit Alkohol und Valium und fielen anschließend über sie her. Um die Betäubung zu verlängern, betäubte Carla ihre Schwester zusätzlich noch mit dem Anästhetikum Halothan. Die Medikamente hatte Homolka über ihre Tätigkeit als Tierarzthelferin organisiert. Paul und Carla vergingen sich an dem Mädchen und filmten sich dabei gegenseitig. Plötzlich musste sich Tammy übergeben und erstickte an ihrem Erbrochenen. Dies war, wenn auch unbeabsichtigt, die erste Tötung der beiden. Die Tat blieb zunächst unentdeckt, da die Drogen in Tammys Körper bei der Autopsie nicht bemerkt wurden und man von einem Unfall unter Alkoholeinfluss ausging. So, an dieser Stelle möchte ich mal kurz Stopp sagen. Ja. Weil, ich sag mal so, wir sind beide in einer glücklichen Lage, darüber jetzt zu diskutieren, weil ich bin nämlich ein verzogenes Einzelkind. Mhm. Und ich weiß, du bist Bruder einiger Geschwister. Ja, das stimmt. Sprich, du hast aber auch, du hast unter anderem auch Schwestern. Ja. Und wenn man sich jetzt sowas anhört, man ist, was weiß ich, 18, 19 und würde jetzt seine Schwester oder seinen Bruder für irgendwelche Sachen hergeben, nur damit mein Freund oder meine Freundin ja mir positiv entgegenkommt und sagt, ja, danke, das hast du toll gemacht, hast ein tolles Geschenk gemacht oder so. Also ich kann mich jetzt in die Situation von Geschwistern jetzt nicht so reinversetzen, wie das so ist. Ich meine, wenn man ihr habt ja auch nun einen privaten Podcast mit zwei Folgen jetzt draußen, da hat man natürlich noch nicht den Einblick oder so. Aber ich meine, wenn du jetzt mal so als Bruder sagen kannst oder so, wie ist denn so ein Zusammenhalt in der Familie als Geschwister? Ich meine, also ich würde jetzt immer denken so, ich würde alles für meinen Bruder und alles für meine Schwester tun. Ja, wir haben uns natürlich auch in die Köppe gehauen oder so, aber ich würde doch nie auf die Idee kommen, meinen Bruder oder meine Schwester irgendeinen Perversen hingeben und würde sagen, hier komm, hack ihm die Finger ab oder vergewaltige meine Schwester. Ich meine, wie kannst du das jetzt als als Bruder erklären von, ich glaube, vier Geschwister hast du noch? Kann ich überhaupt nicht erklären, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man so weit gehen kann an der Stelle. Also es gibt den schönen Spruch, Blut ist dicker wie Wasser. Mhm. Und genauso ist es eigentlich. Also so erlebe ich es mit meinen Geschwistern. Und was hier passiert, ist für mich absolut unvorstellbar und ja, absolut, krass. Also, krass ist das falsche Wort, erschütternd eigentlich. Aber das haben wir schon gesagt, die Carla Homolka war halt ihrem Mann absolut hörig. Und diese Art der Beziehung habe ich zum Glück nie geführt und werde ich hoffentlich auch nie führen müssen. Aber ich weiß nicht, wie man dann reagiert. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass man so weit geht. Also ich habe es runtergeschrieben hier im Skript und war wirklich schockiert. Also ich denke mir das auch so, wenn man wirklich Geschwister hat oder so. Wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, klar gibt es die kleinen Streitereien oder so. Aber ich denke, man würde doch mit denen, durch die Hölle gehen. Man legt seine Hand für die ins Feuer, für die Geschwister. Ja. Das ist ja, doch so, ne? Ja, letzten Endes, wenn da irgendwas schief ist oder irgendwas, da springst du rein und schaust nicht nach rechts und links. In erster Linie geht's dann um die Geschwister. Ja, ganz, ganz, ganz sicher, ja. Gut, kommen wir mal zum nächsten Opfer, und zwar Leslie Mahaffey. 14 Jahre damals, Anfang 1991 zogen Bernardo und Homolka in ein gemietetes Haus in Port Dalhousie, einem Stadtteil von St. Catharines. Während der nächsten Monate lud Homolka eine Freundin ihrer verstorbenen Schwester Tammy ein. Also sie ist dann echt noch weitergegangen. Die hat echt eine Freundin eingeladen, die mit Sicherheit wahrscheinlich völlig down ist, weil ihre Freundin tot ist. Und sie wurde auf dieselbe Art und Weise betäubt und vergewaltigt. Sie hat die Tat jedoch überlebt, kann sich aber daran überhaupt nicht erinnern. Zwei Wochen vor der Hochzeit von Paul und Carla war das nächste Opfer dran. Die 14-jährige Leslie Mahaffey war aus ihrem Haus ausgeschlossen worden. Also das war eben jetzt, also wenn ich es vielleicht ein bisschen schlecht rübergebracht habe, jetzt kommt die Leslie Mahaffey. Vorher war halt die Freundin, das war doch so, ne? Ja, genau. Genau. Die hat's halt überlebt und ist halt raus aus der Nummer. Und zwei Wochen vor der Hochzeit kam dann halt diese 14-jährige Leslie Mahorfi ins Spiel. Und die ist nämlich zu spät nach Hause gekommen und das hat dann Bernardo eiskalt ausgenutzt. Er hat sie in sein Auto gelockt, hat ihr die Augen verbunden und hat sie mit nach Hause genommen. Dort wurde sie misshandelt und Homolka hat also auch das Mädchen mit gefoltert und vergewaltigt. Sie haben dabei Kameras laufen lassen, sie haben also das Ganze auch noch aufgezeichnet. Die Aufnahmen zeigen, wie die beiden sich also bei den Misshandlungen abwechseln. Also der eine hat sie misshandelt, vergewaltigt, keine Ahnung, geschlagen. Ich weiß nicht, wie sowas abläuft. Also und ja, sie haben dazu Songs von David Bowie und Bob Marley gehört, die zwar sehr schöne Musikgeschichte geschrieben haben. Gott hab sie beide selig, weil die weil nämlich auch nicht mehr unter uns. Und haben dabei auch noch mitgesungen. Das heißt, also sie hatten auch noch Spaß dabei. Und in einer Szene des Videos sagt Bernardo, du machst einen guten Job, Leslie. Einen verdammt guten Job. Dann fügt er noch hinzu, die nächsten 2 Stunden werden zeigen, ob das so bleibt. Aber im Moment bist du perfekt. Wie das Mädchen starb, ist nicht klar. Da sich beide später vor Gericht widersprochen haben, ist klar. Der eine will den anderen die Schuld in die Schuhe schieben, wenn man gefasst wird. Und die Aufnahmen haben halt gezeigt, dass Leslie meiste Zeit bei Bewusstsein war und immer wieder um Gnade gefleht hat. Nachdem sie die Leiche einige Tage im Keller gelagert haben, hat man das gemacht, was ihr eigentlich aus unserem Podcast mittlerweile kennt. Also wir könnten auch mittlerweile einen anderen Namen nehmen, also Zerstückler oder kann Destroyer nennen. Die Leichen wurden nämlich auch hier zerstückelt und zwar mit einer Motorsäge. Und das finde ich schon ziemlich krass. Man hat das Ganze dann in Zement eingegossen zu einem Klotz. Den hat man an einem See geworfen. Der aber daraufhin bald gefunden wurde. Das weiß ich allerdings nicht, wie man es gemacht hat. Also entweder hat man nach Leichen gesucht, oder, also ich kann jetzt mir nicht vorstellen, dass dieser Betonklotz nach oben getrieben worden ist, aber vielleicht hast du ein paar Hintergrundwissen mehr als ich. Ja, das kann ich gerne aufklären an der Stelle. Und zwar war das so, der See, in den die den Betonklotz geworfen haben, hatte kein Wasser. Der hatte kein Wasser, der ist abgelassen worden. Das war wohl ein Stausee und das kann man nachlesen in der englischen Wikipedia in dem Artikel von der Carla Homolka, da steht das drin. Und das war halt Zufall. Warum der abgelassen wurde oder nicht, habe ich nicht rausfinden können. Auf jeden Fall haben die einfach Wasser mal rausgelassen aus dem Stausee und dabei sind die dann aufgeflogen letztendlich. Oder was heißt, sie sind ja noch nicht aufgeflogen, aber dieser Betonklotz ist gefunden worden und auch dementsprechend hat man dann auch die Leichenteile darin dann gefunden. Mhm, ja, okay. ansonsten sage ich mal, war die Idee in erster Linie aus Sicht der beiden, aus Sicht von Ken und Barbie, sage ich jetzt mal, natürlich eine gute, ne? Das so auf die Art und Weise loszuwerden, hat halt nicht funktioniert. Wir haben das dritte Opfer und ich kann schon zur Beruhigung sagen, danach sind wir durch, was die Opfer betrifft. Und zwar geht's um Kristen French, 15 Jahre alt. Knapp ein Jahr suchten die beiden ein neues Opfer und fanden in der Stadt St. Catharines die 15-jährige Christian French. Sie wurde direkt vor der Holy Cross Secondary School entführt. Paul und Carla hatten ihr Auto in der Nähe der Schule vor einer Kirche geparkt und Carla verließ den Wagen mit einer Straßenkarte und täuschte Christian French vor, sie hätte sich verfahren und hat nach dem Weg gefragt. Als French in die Karte guckte und helfen wollte, wie man jetzt dann an den Zielort kommt, griff Bernardo sie von hinten mit einem Messer an und zwang sie auf den Vordersitz des Autos. Vom Rücksitz aus kontrollierte Homolka das Mädchen mit einem festen Griff in die Haare. Das Erschreckende ist, dass das Ganze in der Öffentlichkeit passierte und, wie es in den Quellen steht, mit einer großen Anzahl von Augenzeugen. Aber es hat einfach niemand eingegriffen an der Stelle. Die beiden sind dann zu ihrem Haus gefahren und zwangen das Mädchen dort, große Mengen Alkohol zu trinken. und sind dann in ihrem Schema geblieben, in der Form von Vergewaltigung und Folter. Wo die ganze Sache hier ein Stück weiter eskaliert ist, die Tatsache, dass sie sich dafür 3 Tage lang Zeit genommen haben. Und ja, passend zu unserer aktuellen Aufnahmedatum waren das damals im April 1992 genau die Osterfeiertage. Wieder nahmen sie alles auf Video auf. Dass sie French die Augen nicht verbanden, wurde später vor Gericht so ausgelegt, dass sie von Anfang an die Absicht hatten, sie zu töten. Als ihre Leiche gefunden wurde, war sie nackt, die Haare waren abgeschnitten. Bernardo entledigte sich der Leiche des Teenagers in einem Straßengraben, nachdem er das Mädchen erwürgt hatte. Ja. Schrecklich. Ja, wir haben ja. Also 3 Opfer, oder das heißt, naja, wahrscheinlich Opfer haben wir mehrere durch die Vergewaltigung. Von diesen 4 Mädeln, die wir genannt haben, sind ja 3 nun getötet worden, unter anderem auch die Schwester. Und ja, also wie anfangs schon gesagt, ein Fall, der in die Geschichte von Kanada eingegangen ist. Und ja, irgendwann gab es natürlich dann auch die Geschichte des Gerichtsverfahrens und der Geständnisse. Das Ganze ging los im Januar 1993. Da hat sich dann nämlich Carla von Bernardo getrennt, weil sie wurde nämlich krankenhausreif geschlagen. Und im Zuge der Ermittlungen gegen ihren Ehemann vereinbarte Honka eine Kooperation mit der Polizei und Staatsanwaltschaft und war ebenfalls bereit, vor Gericht auszusagen, sie gestand auch am Tod ihrer Schwester mitschuldig zu sein. Wenn man da jetzt mal so kurz die Bremse zieht und mal überlegt, wie das Ganze jetzt seinen Verlauf genommen hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Klaus. Die versucht jetzt, ihren Mann da reinzureiten und das Beste für sich rauszuschlagen, ne? Das sieht auf den ersten Blick so aus. Andererseits ist es so, dass es wohl so war, dass der Bernardo wohl doch noch krankhafter und noch mehr besessen war von diesem Gedanken, weiterhin ja junge Frauen, junge Mädchen zu vergewaltigen und zu töten. Und da sich Carla Homolka dann wohl irgendwann ein Stück weit gesperrt hat, kam es zu dieser Situation, die du schon erzählt hast, dass er dann auf sie losgegangen ist und sie ja, tatsächlich krankenhausreif geschlagen hat. Das heißt, also sie ist dann von ihren Eltern abgeholt worden und direkt ins Krankenhaus gebracht. Und da hat man sie auch erstmal da behalten. Und ich denke, das war dann der Punkt, wo sie vielleicht auch so ein Stück weit aus dieser Hörigkeit vielleicht aufgewacht ist und gesagt hat, ich muss raus, ich muss da einen Schlussstrich ziehen. Und natürlich stellt sie sich ein Stück weit in ein gutes Licht. Das werden wir später noch hören bei den Gerichtsurteilen. Ja. Dann ja, es geht auf jeden Fall erstmal so weiter, dass im Februar 1993 die Polizei tatsächlich dann die Auswertungen der vor 2 Jahre zuvor entnommenen Speichelproben von Bernardo bekommen hat. Und daraus ging hervor, dass er sehr wohl mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Vergewaltiger von Scarborough war. Am 17. Februar 1933 wurde Bernardo deshalb verhaftet und bei einer Durchsuchung des Wohnhauses wurden die Videobänder mit den Aufnahmen der Verbrecher, mit den Aufnahmen des Verbrechens, Entschuldigung, so rum, zunächst erstmal nicht gefunden. Ja, und wenn man sich das jetzt mal ganz genau anguckt, fragt man sich auch immer, sind Videobeweise zulässig oder nicht zulässig? Und ja, ohne die Videobänder gab es zu dem Zeitpunkt nämlich so gut wie keine Beweise. Ich meine, wir haben jetzt zwar die Beweise gerade gehört, was diesen 20 oder diesen 18 Vergewaltigungen geschuld ist, dass man das 2 Jahre erst später rausbekommen hat. Ich habe gesagt, also heute macht man das in einer halben Stunde, dann hat man irgendwelche Laborergebnisse. Ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es mit DNA ist. Aber wie gesagt, ohne die Videobänder gab es zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Beweise gegen Bernardo, um ihn zumindest für die Verbrechen gegen Leslie Mahaffey, das war die 15-Jährige und die Kirsten French, anzuklagen, so dass die Staatsanwaltschaft auf Homolkas Hilfe angewiesen war. Sprich, jetzt kommt nämlich die Nummer, wo sie versucht, ihre Schlinge oder ihren Hals aus der Schlinge zu ziehen. Sie stellte sich einer zahlreichen Befragung und sie war Sexsklavin ihres Mannes. Das hat sie halt in diesen Befragungen halt immer wieder gesagt und behauptet, sie wurde gedemütigt und misshandelt. Also sie sagt jetzt einfach irgendwie so, der hat das und das gemacht und ich musste das und das machen. Aber ich meine, klar, es gehören immer zwei Leute dazu und im Gegenzug entkam sie natürlich der Mordanklage. Sie hat dann gesagt so, ja, der hat das alles von mir verlangt, ich musste das alles machen und ich war ihm hörig. Ich meine, ich weiß nicht, ob Hörigkeit eine Krankheit ist oder ob man da jemand jetzt Eingeständnisse Anklagen runterschrauben kann. Also, dass man sagt, du kriegst jetzt da halt irgendwie was von deinen Gefängnisjahren runtergeschraubt, das weiß ich nicht. Also das ist auch Sache der Staatsanwaltschaft und der Richter, aber zumindest hat sie halt versucht, da sich zu gut zu verkaufen. Und sie hat sich zumindest vor Gericht dann als zu einem Totschlag bekannt in zwei der Fällen und wurde schuldig am 5. Juli 1983 zu 12 Jahren Haft verurteilt. Eine derartige Vereinbarung, bei denen sich ein Beschuldigter eines geringeren Deliktes für schuldig bekennt und im Gegenzug gegen einen anderen Beschuldigten aussagt, ist in Kanada und den USA nicht unüblich. Ich weiß es nicht, ob es nicht nur in Kanada und USA ist oder ob es da, ob das in Deutschland oder so auch ähnlich ist. Also man hört ja immer wieder mal, wenn man irgendjemand anders belastet, dann kriegt man Strafminderung. Das ist das, wo ich gerade umhergeeiert bin, wo ich nicht drauf kam. Das ist doch in Deutschland, glaube ich, auch so, oder? Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube schon, wenn du mit den Behörden zusammenarbeitest, dass du schon die ein oder andere Vergünstigung kriegst dann letztendlich. Ja, das habe ich auch so im Hinterkopf. Könnte ich jetzt nicht stichhaltig belegen, aber ich denke schon, dass das so ist. Ja. Was jetzt dann kommt, das haben wir eben schon gesagt, sie stellt sich halt als Opfer dar, ne? Also sie ist da irgendwie auch Sexsklavin gewesen und misshandelt worden. Ja, aber die Videobänder, die sprechen eine andere Sprache, weil die wurden im September 1994 dann doch gefunden und sind aufgetaucht und wurden auch an die Staatsanwaltschaft übergeben. Und in den Videos ist Homolka sehr wohl als aktive Täterin und nicht als abhängige Misshandelnde zu sehen. Tja, eine erneute Verurteilung wegen desselben Straftat war allerdings auch auf Grundlage der neuen Beweise nach kanadischem Recht nicht möglich. Das heißt, sie hat das eigentlich recht geschickt gemacht. Das heißt, sie hat sich da als Mitopfer hingestellt, hat diese, was hat sie gekriegt? 12 Jahre, ne? Die hat sie genommen und wusste wahrscheinlich auch, dass sie damit sehr gut weggekommen ist und denke mal, sie wird ja auch einen Anwalt gehabt haben und ich bin mir sicher, der wusste auch, wenn das Ding durch ist, egal was dann noch hinten rauskommt bei den Verhandlungen gegen ihren Mann, wenn du einmal verurteilt worden bist in Kanada und in den USA, ist es wohl so, dass dieses Urteil gilt und wenn dann später noch was rauskommt, dass du nicht nochmal verurteilt werden kannst dafür. Ja, hat so hoch gepokert, aber letzten Endes ganz geschickt gewonnen an der Stelle. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist in Deutschland auch so. Ja, das weiß ich leider nicht. Das, aber gut, dafür haben wir ja Hörer und Hörerinnen, die uns da vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen können, ob das so ist oder nicht. Ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt ja was. Auf jeden Fall ist auch Bernardo natürlich dann verhaftet worden, das haben wir schon gehört. Und er wurde für die Morde und die Vergewaltigung in einem spektakulären Prozess im Sommer 1995 in Toronto, in dem Homolka 2 Wochen lang aussagte und die Videobänder den Geschworenen gezeigt wurden, zu lebenslanger Haft verurteilt. Entlassung auf Bewährung ist nach frühestens 25 Jahren möglich. Allerdings wurde Bernardo vor Gericht als gemeingefährlich, im Englischen steht da dangerous offender, eingestuft, was bedeutet, dass er wahrscheinlich bis an sein Lebensende im Gefängnis bleiben wird. Bernardo gab zu, 14 weitere Frauen vergewaltigt zu haben. Die Polizei geht auch von weiteren Morden aus, die aber nie nachgewiesen werden können. Ja, also lebenslange Haft ist natürlich eine harte Nummer, aber man kann ja auch ein bisschen was rumprobieren. Ja, und probiert hat er, wie auch immer, also zumindest würde ich jetzt das jetzt sagen, Bernardo das Ganze 11 Jahre später, und zwar im Jahre 2006, hat er nämlich ein Interview im Gefängnis gegeben. Und bei diesem Interview hat er ganz klar gesagt, also er bereut die Taten und er hat sich gebessert. Also er ist jetzt geheilt und alles ist gut und er wurde dazu berechtigt, bei einer Jury sich im Rahmen der sogenannten schwachen Hoffnung-Klausel zu bewerben. Im Englischen nennt sich das Ganze Faint Hope Clause. Das heißt also, dass er eine frühzeitige Bewährung bekommen sollte. Wir haben ja gerade gehört, was Klaus gesagt hatte. Also eigentlich ist es so, dass er nie wieder aus dem Gefängnis kommt. Aber deswegen hat er zumindest dann 11 Jahre später, also wir reden also jetzt dann von 20 Jahren, nachdem er da verurteilt wurde, 2015, also in der heutigen Zeit, vor 2 Jahren hat er nämlich beantragt, dass er mindestens einen Tag in der Woche Freigang bekommt, dass er halt einfach mal vor die Tür gehen kann. Das wurde aber abgelehnt. Nach Ansicht des Opferanwalts Tim Danson ist es unangebracht und undenkbar, dass Bernardo jemals aus dem Gefängnis freigelassen wird. Also sprich eigentlich so, wie er 95 verurteilt wurde. Stand heute musste er seine komplette Haftstrafe absitzen. Entlassungstermin wäre der 17. Februar 2018. Sprich also Stand heute in gut 10 Monaten. Wahrscheinlich 10 Monate. Ja, sind 10 Monate. Ja, ne? Also ja. Habe ich eben mal kurz gerannt. Wir sind ja April, ja. Also für, ja oder richtig, ey, ja. Passt. Ja, aber wahrscheinlich ist dann eine anschließende Unterbringung in eine geschlossene Anstalt ziemlich sicher. Zumindest sagt das Anwalt Tim Danson als Vertreter der Opfer. Und er möchte halt zumindest, dass der nicht mehr auf freien Fuß kommt. Ja, er sagt es auch in einem Interview. Also er wird alles versuchen, dass dieser Mensch nie wieder aus dem Knast rauskommt. Ne? Das wäre er den Hinterbliebenen der Opfer einfach schuldig. So, genau. So sagt das in einem Interview. Gibt's irgendwo auf YouTube. Allerdings auf YouTube alles in Englisch. Deswegen habe ich da jetzt heute auch keinen Link zu. Da muss man mal selber gucken. Carla Homolka hat natürlich auch aktuellen Status, ein Leben nach der Verurteilung, die ist am 4. Juli 2005 aus dem Gefängnis entlassen worden. Damals war es so, dass dieses Gefängnis von Journalisten regelrecht belagert worden ist. Trotzdem gelang es ihr unbemerkt, das Gefängnis zu verlassen. Kurz danach gab sie dem Radio Kanada ein Interview. Sie lebt seitdem in der Nähe von Montreal und veränderte ihr Äußeres. Die vom Gericht beschlossene Beschränkungen wurden in höherer Instanz wieder aufgehoben. Die Beschränkungen sahen so aus, dass sie sich regelmäßig, obwohl sie eigentlich entlassen war, melden musste bei der Polizei vor Ort und angeben musste, was sie macht und wo sie gerade wohnt. Sie hat einen Antrag gestellt auf Namensänderung. Die wurde nicht genehmigt. Also sie hätte natürlich gerne neben ihrem Äußeren auch ihren Namen geändert. Nach ihrer Haftentlassung wurde sie mehrmals von Reportern aufgespürt. Das erste Mal im August 2005 von der Boulevardzeitung Toronto Sun nach einem Tipp ihres Arbeitgebers. Ein anderes Mal im Sommer 2006 von einem Global TV-Team, das die Begegnung sogar aufzeichnete und später in den Nachrichten ausstrahlte. Anfang 2007 brachte sie in Montreal einen Sohn zur Welt. Sie heiratete den Vater ihres Kindes zu einem unbekannten Zeitpunkt und natürlich anonym und verließ mit ihrem Sohn und ihrem neuen Ehemann Terry Bordelais das Land Kanada. Heute leben sie auf der westindischen Insel Guadeloupe. Das ist die Heimat ihres Ehemannes. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Ja, ich bin also gespannt. Also ich meine, wir haben ja des Öfteren auch mal Informationen, also oder zumindest haben wir auch Hörer, die sich also sehr intensiv mit solchen Fällen befassen. Wir kommen auch gleich zu den in den Kommentaren zu. Und es gibt auch ab und an mal so den Wink mit dem Zaunfall hier, aktuelles zu dem Fall und so. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr im Februar 2018 passieren wird mit Paul. Keine Ahnung. Also ich werde wahrscheinlich nicht mehr dran denken, aber es gibt halt Leute, die befassen sich halt mit solchen Sachen noch wesentlich intensiver, als wir das tun. Aber wir versuchen ja, sage ich auch mal, in diesem Podcast lediglich so einen Einblick in die Fälle zu geben. Es macht den Leuten Spaß. Es zeigt auch ganz klar, die Downloadzahlen gehen stetig nach oben. Das interessiert die Leute. Wenn wir das ein oder andere Detail jetzt vielleicht nicht mal so ganz genau beäugen, dann liegt es auch einfach daran, dass wir wirklich nicht mehr Informationen haben. Aber ich möchte da gleich mal auf einen Kommentar dann eingehen, den wir gleich mal besprechen werden und der auch total lieb und nett ist. Und von daher wollte Klaus jetzt wahrscheinlich gerade sagen, wir beenden den Fall. Ja, wir werden hier den Fall beenden. Ich kann dazu nur sagen, ich habe mir in meinem Google-Kalender den 17. Februar 2018 eingetragen. Da Nein. Sicher, da, klar, da kannst du dich ja informieren lassen. Und echt? Ja klar, dann schaue ich mal. Wenn es dann den Face of Death noch gibt und wenn sich da Neuigkeiten gibt, hallo? Dann können Was wir das. Stimmt denn mit dir nicht? Das können wir ja mal machen. Ja, wieso? Das stört doch meinen Kalender nicht, ob da dann ein Eintrag drin ist oder nicht. Also Nein, wenn du aber den Podcast gibt's noch. ja, da gehe ich auch von aus. Aber ich dachte, den trage ich mir mal ein, 17. Februar 2018. Und dann schaue ich mal ein bisschen genauer im Netz, ob sich da was noch tut. Aber ansonsten haben wir... Aber wollen wir uns Urlaub nehmen? Oder wollen wir nach Kanada fliegen? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt Leute, die muss ich nicht unbedingt persönlich kennenlernen. Das ist nicht so ganz meine Zielgruppe. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ja, ist der Fall Ken und Barbie Killers für uns an der Stelle abgeschlossen. Diesmal halt mit Opfern, mit den Mördern, kein ungelöster Fall, sondern ein Fall, der eigentlich noch aktuell ist, weil ja, beide noch leben und beide noch irgendwie vielleicht nochmal auftauchen können. Man weiß es nicht. Ja, also ich würde mir zum nächsten Mal zumindest mal wieder einen Fall wünschen, der nicht gelöst ist und der auch noch nicht woanders bearbeitet worden ist. Also ich meine, wir haben jetzt Papa Denke gehabt, da kommen wir gleich zu den Kommentaren. Der war ja bekannt. Jetzt haben wir wieder die Barbie und Ken-Mörder. Hinter Kai Feck war ein Fall, der gibt's zwar keine, wie sagt man so schön bei uns immer, kein Happy End. Aber ja, zum nächsten Mal gucken wir einfach mal, was wir noch an Fällen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir noch aus unseren Twitter Direct Messages irgendwelche Fälle haben, die wir verarbeiten können. Ansonsten ist Klaus ja der große Leser geworden. Klaus hat viel Zeit zum Lesen. ich nehme Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Ja, auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall noch eine Menge Material. Wir gucken mal, ob es da vielleicht in ein oder anderen Fällen halt, wie gesagt, noch gibt, die wir vom Hörer bekommen haben. Nach wie vor können uns welche schicken, aber es geht halt nur alle zwei Wochen einer. Und einer der Fälle, den wir bearbeitet haben, das war in Folge 25, der vorvorletzte Fall. Wir haben es ja in der letzten Folge gesagt, wir haben das alles überspielt. Wir gehen das erst in dieser Folge ein, das ist die offizielle nächste Folge. Und da gab es einen Kommentar zu Papa Denke, Folge 20, Klaus vom Kerkermeister, ne? Ja, und er schreibt wieder mal eine tolle Folge mit einem sehr interessanten Fall. Das Buch bzw. Hörbuch werde ich mal konsumieren. Danke für den Tipp. Das bezieht sich aber wahrscheinlich mehr auf den Fall Honker noch. Das ist so ein bisschen verschwommen. Da geht's um das Hörbuch Der goldene Handschuh. Und beim Rätsel, sagt der Kerkermeister, muss ich passen. Liebe Grüße aus Oberhessen und weiter so. Lieber Kerkermeister, vielen Dank, dass du so fleißig kommentierst bei uns auf der Homepage. Da freue ich mich. So, bei dem nächsten Kommentar. Was stimmt denn mit dir nicht, Matthias? Das ist meine Lieblingsfolge. Wieso? Gab's genügend Tote, genügend Knochen, die wir gezählt haben? war doch so, ne? Zähne, Knochen haben wir gezählt, war ja, ja alles drin, ne? Ja, und unser Cast könnte natürlich auch gerne länger gehen. Ja, geht mit Sicherheit so, aber also wir haben kein Zeitlimit, aber wir schaffen es immer irgendwie ungefähr eine Stunde hinzubekommen. Es würde wahrscheinlich auch mehr Sinn machen, das Ganze in Länge zu ziehen. Frage ist natürlich, ob es dann langweilig wird. Und wir müssen natürlich auch mal dazu sagen, also wir konzentrieren uns auf Informationen, die wir wirklich im Netz finden, die wir bei YouTube finden, in Videos. Gut, Verfilmung sind so Sachen, ja, ich gucke mir das einfach an, um das Ganze mal als Bild zu sehen, aber Informationen stimmen dann meistens sowieso nicht, weil da wird ja mal viel zugedichtet oder weggelassen. Und dazu haben wir nämlich auch einen Kommentar bekommen, und zwar zur letzten Folge von dem Hörer Bad Behavior, der ja auch das Krimi-Rätsel gelöst hat. Und ja, der hat sogar ein bisschen Kritik geäußert, was auch völlig in Ordnung ist, oder Klaus? Ja, das ist ja durchaus auch gerechtfertigt. Er stellt natürlich fest, dass wir teilweise diverse Sachverhalte sehr laienhaft darstellen. Das ist durchaus richtig, das wissen wir auch. Wir machen es in unseren Möglichkeiten. Es ist ein sehr, sehr langer Kommentar. Ich möchte darum bitten, lest euch den durch. Ich möchte es kurz halten und möchte sagen, die Kritik ist angekommen. Es ist überhaupt kein Thema. Ist auch okay, weil er hat gefragt oder hat so geschrieben, dass er es nicht falsch verstanden haben will. Nein, ist 100% richtig so angekommen. Und ja, was wir machen, wir versuchen natürlich auch bei jedem Fall immer so ein bisschen besser zu werden. Wir lernen ja auch dazu. Und was ich sagen muss, der Bad Behavior hat sehr, sehr interessante Informationen zum Fall Nitribrit, mit dem scheint er sich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt zu haben. Und er hat mir geschickt, oder auch uns allen, also auch euch Hörern und Hörerinnen, hat er einen Link geschickt über diese Studienarbeit, die wir in der Folge erwähnt haben von hinter Kai Feck, die diese 15 Auszubildenden in der Polizeischule zusammengestellt haben. Das war irgendwann 2007 oder so. Er hat mir den Link geschickt, wo man die einsehen kann. Also ich habe mir jetzt heute noch nicht angeguckt, weil ich noch keine Zeit hatte, aber vielen, vielen Dank dafür. Werde ich auf jeden Fall noch durchlesen, und vielleicht hat ja von euch auch der ein oder andere da noch Spaß dran, sich da noch mit einzulesen. Ich denke, da sind auch noch ein paar interessante Informationen zu dem Fall dabei. Ja, ich sage auch ganz klar mal Dankeschön für die Kritik, um Gottes Willen. Also das ist, also wir sind auch nicht beleidigt oder so. Wir leben halt einfach mit den Informationen, die wir im Netz finden oder die wir in Videos sehen. Das reicht auch für uns für die Folgen. Also er hat ja halt geschrieben, ja, Informationen bei der Nitribit, was den Hund betrifft, das findet ihr in dem Buch sowieso. Aber wie gesagt, wir machen das alle 2 Wochen, wir bereiten uns 2 Wochen vor. Und wenn wir jetzt anfangen, zu jeder Folge ein Buch zu lesen, boah, dann müssen die Folgen ja 3, 4, 5 Stunden gehen oder so. Sicherlich, klar, also wer sich mit den Fällen beschäftigt, der legt natürlich auch Wert auf Einzelheiten, aber das hat bisher auch so funktioniert und soll auch nach wie vor so funktionieren. Wir geben halt auch immer, glaube ich mal, also, und da spreche ich auch für Klaus, einen kleinen Einblick in die Fälle. Wenn man sich mit der Materie natürlich näher beschäftigt, kann man natürlich auch tiefer in die Materie eintauchen. Deswegen weisen wir auch immer ganz klar auf unser auf unserem Blog hin. Wir haben Links für euch, in denen da könnt ihr auf die Wikipedia zugreifen oder auch auf andere Seiten wie allmystery.com und solche Geschichten. Da gibt's dann immer Foren und Unterbeiträge. Also man kann also in die Fälle richtig tief eintauchen, aber das wollen wir gar nicht so. Wir machen es schon nicht ganz oberflächlich, wir tauchen da schon ein, aber ja, man kann mit Sicherheit also glaube ich bis zum letzten Fingerabdruck abtauchen, wenn man das möchte, aber ich glaube mal, dass das überschreitet dann auch unser Fachwissen. Also wir wollen natürlich auch hier nicht klug scheißen. Wir wissen natürlich auch nicht viel über Psychologie, über Anatomie und solche Geschichten. Klar, wenn irgendwie einer aus dem Geschehen kommt, also wir haben zwar immer nur hier Marc Benecke oder Lydia Benecke gesagt, aber wenn jetzt einer sagt, hier, ich bin Kriminalpsychologe oder ich bin Kripo-Beamter oder ich bin Forensiker und ich erkläre euch ein bisschen was. Kommt dran, dann machen wir Interviews, oder Klaus? Gerne. Ja, sehr gerne. Und ich kann auch nur sagen, also wir haben ja einen ganz normalen ganz normalen WordPress-Blog. Die Kommentarfunktion ist offen. Da kann auch munter diskutiert werden. Da habe ich überhaupt kein Problem. Da mache ich sogar gerne mit und ich schalte alles frei, was da an Kommentaren kommt. Wenn sich da eine nette und interessante Diskussion über einen Fall ergibt, können wir das da gerne machen. Also da, ja, bitte sogar. Also finde ich, also ich habe mich gefreut über die, über das Kommentar von dem Bad Behavior. Das ist, ja, konstruktiv, es passt und es sind tolle Informationen dabei. Ja, immer gerne. Ganz, ganz gerne. Ja. Genau. Und dann haben wir noch einen Kommentar zu unserer Oster-Sonderfolge bekommen von den David oder David. Ja, er beschreibt das Ganze mit einer unheimlich guten Osterüberraschung. Ja, das war auch so gewollt. Zum vorgestellten Fall gibt es auch eine gemeindefreie oder ein gemeindefreies zugängliches Hörspiel, was auf die damaligen Vernehmungsprotokolle basiert und das Ganze ist als Spoiler-Link mit einem YouTube-Link in den Kommentaren verlinkt und da könnt ihr mal reinhören. Ich habe noch nicht reingehört, werde ich mir aber antun, aber ich werde auch versuchen, mir jetzt den Film anzuschauen, den der Kerkermeister empfiehlt, Klaus. Genau, weil der Kerkermeister hat uns auch noch einen Kommentar zur Sonderfolge geschickt und sagt, tolle Folge, die Verfilmung Tannöd kann ich nur empfehlen, weiter so, Gruß, der Kerkermeister. Ja, Kerkermeister, vielen, vielen lieben Dank. Also, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Jo, das waren die Kommentare. Mhm. Und ja, und nach den Kommentaren, am Schluss, bevor es ja ganz ein großes Kehr ausgibt, kommen wir zu Klaus, seinem Lieblingsspielzeug, was er tagelang in seiner Werkstatt, in seiner Pathologie feinsäuberlich vorbereitet. Er stapelt die Köpfe, die Arme und Leichen alphabetisch sortiert in Regalen von einem schwedischen Möbelhaus. Und das Ganze nennt sich bei uns Krimi-Rätsel. Klaus, lass hören. Ja, Krimi-Rätsel. Diesmal ist die Überschrift Nutzlose Beweislast. Und der Untertext ist, aufgrund seiner großen Hände kam ein mutmaßlicher Doppelmörder frei. Mehr verrate ich nicht. Ist ein sehr bekannter Fall. Ich bin eigentlich müssten da ein paar Lösungen diesmal ums Eck kommen mit. Ich bin gespannt. Na dann, bin ich gespannt. Ja. Und wie gesagt, das Angebot steht auf Twitter, Nachfragen mit Ja- und Nein-Fragen wird immer gerne geantwortet. Wenn es doch noch ein bisschen mehr Hilfe braucht, dann per Direct Message, dann können wir auch gerne diskutieren. Das habe ich jetzt letztens gemacht mit dem Fabian vom Sektor Podcast. Da haben wir über Direct Message ein bisschen nachgeholfen, dass wir da auf eine Lösung kommen. Mache ich sehr gerne. Das ist doch ein studierter Theologe. Ja, gut, Theologe halt, aber kein Kriminalhauptfachmeister. Hat ihm keine Ruhe gelassen. Ja, er hat nachgeholt. Finde ich super. Mag ich gerne. Also das finde ich gut. Ja? Schreibt mich an, ich bin da immer gerne bereit. Ich freue mich auf meinen morgigen Arbeitstag, weil da werden Klaus und ich nämlich den ganzen Tag rumdiskutieren über Telegram. Was machen wir denn in 2 Wochen? Ja, das werden wir wohl machen. Ja, ich habe schon die ein oder andere Idee. Da reden wir dann moin. Oder beziehungsweise ich schreibe. Hatti sitzt im Auto und kann reden. Ich sitze im Büro, ich kann nicht reden, ich kann immer nur schreiben. Aber so funktioniert so ein bisschen Backstage hier der Face of Death Podcast. Ja, ohne Telegram wären wir aufgeschmissen. Bei uns ist es jetzt, also bei der Aufnahme kurz nach 21 Uhr. Geht bitte in eure Kinderzimmer, nehmt euren Kindern Ken und Barbie weg. Sie müssen jetzt schlafen. In diesem Sinne. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Also in dem Sinne auch von mir ein herzliches Servus und passt auf euch auf. Case closed.